Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Gregor von Tours hat im frühen Mittelalter eine christliche Universalgeschichte geschrieben. Sie beginnt bei Adam und Eva und hat eine klare Botschaft für die Mächtigen seiner Zeit. Hände weg von meinem Kirchenschatz. Es ist das Jahr des Herrn 575. Schon seit fast einem Jahrhundert regiert in Rom kein Kaiser mehr. Wohl gibt es noch einen römischen Kaiser, der sitzt aber in Konstantinopel. Er ist ein mächtiger Mann, der noch immer weite Gebiete in der Osthälfte des Imperiums beherrscht. Doch im Westen haben sich eigene Reiche gebildet. Hier herrschen neue Machthaber. Die Könige der Franken, der Goten und der Vandalen. Aus der römischen Provinz Gallien ist das Reich des Frankenkönigs geworden. Hier, in der Bischofsstadt Tours, steht in der Schreibstube des Kirchenhauses ein älterer Mann an einem Pult und nimmt seine Feder zur Hand. Schreiben will ich von den Kriegen der Könige gegen feindliche Völker, der Märtyrer gegen die Heiden und der Kirche gegen die Ketzer. Doch zuerst will ich hier meinen eigenen Glauben darlegen, so dass bei niemandem, der dies liest, ein Zweifel daran bleiben kann, dass ich Katholik bin. Ich schreibe dieses Werk, um an das Vergangene zu erinnern und es kommenden Generationen zur Kenntnis zu bringen, auch wenn ich das nur in kunstloser Rede vermag, von den Kämpfen der Ruchlosen und dem Leben der Aufrichtigen künde ich. Gregor kommt am 30. November 538 in der südgallischen Stadt Clermont zur Welt. Als Spross einer alten gallisch-römischen Adelsfamilie genießt der Knabe eine standesgemäße christliche Erziehung. Er kennt die lateinischen Klassiker wie Vergils Aeneis ebenso gut wie die Heilige Schrift und die Werke der Kirchenväter. Aus ihnen allen wird er in seinen Werken immer wieder zitieren. Viele von Gregors illustren Vorfahren waren römische Senatoren. Doch seit der fränkische König die Macht in Gallien innehat, wird große Politik am Königshof gemacht und in einer anderen Institution, die nach dem Rückzug der römischen Verwaltung viele von deren ehemaligen Aufgaben übernommen hat, die Kirche. Wie viele seiner Vorfahren macht auch Gregor eine politische Karriere. Im Jahr 573. Als er 35 Jahre alt ist, wird er zum Bischof gewählt. Das ist ein anspruchsvolles und anstrengendes Amt. Trotzdem findet er daneben noch die Zeit zum Schreiben. Ich habe 10 Bücher Geschichte, 7 Bücher über Wunder und eines über das Leben der Kirchenväter geschrieben. Daneben einen Kommentar zum Psalter. Diese Auflistung hat der Autor nicht ohne Stolz ans Ende seines Geschichtswerks gesetzt. Doch Gregor ist ein durchaus bescheidener Mann. Er hat nämlich außerdem noch etliche andere Schriften verfasst, von denen er hier nichts sagt. Mehrere Bücher über das Leben von Bekennern und Märtyrern, ein Buch über die Wunder des Apostels Andreas und weitere fromme Abhandlungen. Das macht ihn zu einer ungewöhnlichen und bemerkenswerten Persönlichkeit, erklärt Lennart Gillhaus, Historiker von der Universität Bonn. Das Bischöfe schreiben ist nicht ungewöhnlich und es ist auch von mehreren Bischöfen in dieser Zeit ja einige Werke, vor allem auch ja Heiligenviten erhalten. Allerdings ist Gregors Werk schon vom Umfang und auch vom Inhalt her etwas Ungewöhnliches. Gerade eben diese ja christliche Universalgeschichte mit gallischem Schwerpunkt, wenn man so möchte, ist schon etwas Außergewöhnliches. Das erste Buch von Gregors 10 Büchern Geschichte fasst in knapper Form die wesentlichen Ereignisse des Alten und Neuen Testaments und der römischen Geschichte zusammen, soweit sie die Christen betreffen. So nimmt die Verfolgung der Märtyrer und schließlich die Bekehrung des ersten christlichen Kaisers Konstantin deutlich mehr Raum ein als etwa die Taten Julius Cäsars. Am Ende des ersten Buchs steht der Tod des heiligen Martin im Jahre 367 und seine feierliche Bestattung in Tours. Diese Vermischung geistlicher und weltlicher Elemente ist typisch für das Frühmittelalter, an dessen Anfang Gregor steht. Zwar verfasst er auch Schriften, die einen rein geistlichen Charakter haben, doch Gott ist überall und so gehört für den Bischof von Tours die Religion ganz selbstverständlich in sein Geschichtswerk, auch wenn wir heute das als weltliches Genre begreifen würden. Im sechsten der 10 Bücher Geschichte berichtet Gregor über die Gesandtschaft eines fränkischen Königs nach Spanien und über einen Mordanschlag, den ein feindlicher Herzog in Paris auf den König verübt. Das nächste Kapitel berichtet: Im selben Jahr starb der Herzog Rodin, ein Mann von großer Tugend und Frömmigkeit. Er gab den Armen, stiftete reichlich an die Kirchen und zeigte sich wohltätig gegen die Priesterschaft. Er gründete neue Höfe, pflanzte Weinstöcke, erbaute Häuser und bereitete neues Ackerland. Und dann rief er zu sich Bischöfe, die nur über wenig Besitz verfügten. Er lud sie zum Mahl ein und verteilte an sie die Gebäude und die Bauern, gab ihnen auch Geld, Einrichtung, Werkzeug und Gesinde dazu und sprach: Dies gebe ich der Kirche, damit so das Los der Armen verbessert werde und dadurch auch mein Los in den Augen Gottes. Es folgt eine Auflistung wunderbarer Vorzeichen, die im Frankenreich gesichtet wurden. Eine Mondfinsternis, ein blutender Leib Rot, Erdbeben, Wölfe, seltsame Himmelserscheinungen. Das alles steht so unvermittelt aneinandergereiht, dass der moderne Leser sich die Augen reibt. Man fragt sich, ob Gregor hier einfach Ereignisse aufgeschrieben hat, ohne groß darüber nachzudenken. Dem Bischof von Tours hing tatsächlich lange Zeit der Ruf an, sozusagen höchstpersönlich den Bildungsverfall des finsteren Mittelalters zu verkörpern. Man sah in ihm einen unbedarften, vergleichsweise ungebildeten Kirchenmann, der die Dinge, die er aufschrieb, gar nicht mehr verstehen oder gar analysieren konnte. Inzwischen hat sich allerdings der Blick auf Gregor grundlegend gewandelt, erklärt der Althistoriker Lennart Gilhaus von der Universität Bonn. Gregor ist sicher kein naiver Geschichtenerzähler, der einfach unreflektiert irgendwelche Geschichten wiedergibt, die ihm so zugetragen worden sind, sondern er sucht sehr bewusst aus, was er seinem Leser präsentiert und auch wie er den Lesern etwas präsentiert. Vor allem fokussiert er eben auf Geschichten um Bischöfe und Könige und das Zusammenspiel zwischen Bischöfen und Königen und versucht sie eben in typologischen Situationen vorzustellen. Ja, er will keine Geschichte seiner Zeit schreiben, sondern er will eben anhand dieser typischen Situationen ein Lehrstück bieten. Gregors Vorlage ist die Bibel, das Wort Gottes. Für ihn als gläubigen Christen ist darin alles Wissen und aller Sinn der Welt enthalten. Wenn er den Ereignissen seiner eigenen Zeit einen Sinn geben, sie sinnhaft darstellen will, muss er sich folgerichtig die Bibel zum Vorbild nehmen. So hat Gregor die Ereignisse, die er in seinem Geschichtswerk und in den heiligen Geschichten erzählt, nach dem Aufbau des Alten und Neuen Testaments strukturiert. Die Bibel hat einen Anfang und ein Ende. Die Welt hat einen Anfang und sie wird ein Ende haben, das jüngste Gericht. Das sind Gregors Orientierungspunkte. Lennart Gilhaus: Gregor glaubt fest an die Wirkmächtigkeit Gottes in der Gegenwart. Und deswegen ist Gregor auch eben das gelingende Zusammenspiel zwischen weltlicher und kirchlicher Macht so wichtig. Und das ist das zentrale Thema all seiner Schriften eigentlich. Darum geht es ihm essentiell, eben eine gute christliche Gemeinschaft in der Gegenwart zu schaffen, eben in Vorbereitung auch auf das jüngste Gericht. Deswegen ist sein Werk auch eben nicht, wie es später oft missverstanden wurde, eine Frankengeschichte, sondern eben eine christliche Universalgeschichte. Gregor stellt oft positive und negative Beispiele als Gegensatzpaar einander gegenüber. So steht nach der Geschichte vom schlechten Herzog, der den König überfällt, die Geschichte von den gottgefälligen Taten des guten Herzogs, der nicht nach weltlicher Macht strebt, sondern danach, mein Los in den Augen Gottes zu verbessern. Moralische Geschichten, die für uns moderne Menschen mit einem Geschichtswerk nichts zu tun haben, sind für ihn von allergrößter Wichtigkeit. Denn sie zeigen, wie man sich für den einzigen, wirklich wichtigen Teil des Lebens bereit macht, für das jüngste Gericht und das Jenseits. Deswegen berichtet Gregor über die Heiratsallianzen der Frankenkönige und über Gesandtschaften vom Kaiserhof in Konstantinopel ebenso genau und eindringlich wie vom Schicksal eines hohen Verwaltungsbeamten. Der Kanzleivorsteher Markus, der sich an eingesammelten Steuergeldern unrechtmäßig bereichert hatte, spürte plötzlich einen Schmerz in der Seite. Er tat Buße und gab hernach den Geist auf. Und sein Besitz wurde dem Staatsschatz zugeschlagen. Man fand da einen großen Schatz von Gold und Silber und anderen kostbaren Dingen, doch er hatte nichts davon mit sich nehmen können. Einzig den Schaden an seiner Seele nahm er mit sich. Vielleicht ist das Jenseits für Gregor auch darum so wichtig, weil er in einer Welt lebt, in der der Tod nie sehr fern ist. Regelmäßig brechen Seuchen aus, gegen die es keine Mittel gibt. Häufig herrscht Krieg. Am Königshof kommt es immer wieder zu Verschwörungen und Attentaten, zu Folter und Hinrichtungen. Das jüngste Gericht kann sehr plötzlich über einen kommen. Und wer will dann schon mit einer ramponierten Seele dastehen? Aber Gregor schreibt nicht nur über Moral, er schreibt auch über Politik. Er hat einen weiteren wichtigen Grund, sein Geschichtswerk so sorgfältig zu strukturieren. Er will nicht nur über das schreiben, was geschehen ist, sondern auch ein Rezept für gutes und richtiges politisches Verhalten liefern, erklärt der Historiker Lennart Gillhaus. Er richtet sich eben vor allem an Bischöfe und Könige und schreibt auch vor allem Geschichten über Bischöfe und Könige und sonstige führende Persönlichkeiten seiner Zeit. Und er stellt sie immer in exemplarischen Situationen vor und legt auch immer klar, da eigentlich, wie man sich verhalten sollte in bestimmten Situationen. Gelegentlich blitzt der Humor des Bischofs auf. Gregor ist selbstironisch, trocken. Man stellt sich vor, wie er von Zeit zu Zeit an seinem Schreibpult auch geschmunzelt hat. Er berichtet von einem Streit mit seinem Amtskollegen, dem Bischof Felix von Nantes. Gregor mag Felix nicht. Er wirft ihm übermäßige Streitsucht vor und zitiert für uns, seine Leser, einen Brief, den er an den Amtsbruder geschrieben hat. Oh, wärst du nur Bischof von Marseille geworden. Statt Öl und anderer Waren würden die Schiffe dort dir immer zu Papyrus liefern, so dass du noch viel mehr Briefe voller Beleidigungen an gute Männer schreiben könntest. Nun aber setzt der Mangel an Schreibmaterial deinem Wortreichtum Grenzen. So schrieb ich ihm. Aber ich will nun von ihm schweigen, damit es nicht den Anschein hat, ich sei auch so einer wie er. Zu Lebzeiten Gregors hat das Römische Reich seit fast einem Jahrhundert keinen Westkaiser mehr. Dadurch ist in den westlichen Provinzen ein Machtvakuum entstanden, das barbarische Völker gefüllt haben. In Spanien und in Italien herrschen die Goten, in Nordafrika die Vandalen, in Britannien die Angelsachsen. Gallien ist zum Reich der Franken geworden. Der erste christliche Frankenkönig ist Chlodwig. Ihn feiert Gregor in seinem Geschichtswerk. Gott aber unterwarf Chlodwigs Feinde täglich seiner Macht und vermehrte sein Reich, denn er ging aufrichtigen Herzens vor ihm einher und tat das, was in Gottes Augen wohlgefällig war. Chlodwig herrschte von 482 bis 511 über das Frankenreich. In diesen 3 Jahrzehnten gelang es ihm, seine Herrschaft zu stabilisieren und auszubauen. Sogar der römische Kaiser im fernen Konstantinopel signalisierte, dass der Frankenkönig ein ernstzunehmender Machthaber war. Er schickte im Jahr 508 eine Gesandtschaft nach Westen, die Chlodwig zum Ehrenkonsul ernannte und reich beschenkte und damit faktisch seine Herrschaft über die ehemalige römische Provinz Gallien anerkannte. Unter Chlodwig war das Frankenreich geeint und relativ friedlich. Chlodwig führte Eroberungskriege, die sich anderswo abspielten und dem Reich in Form von Beute Nutzen brachten. Er achtete auch sorgfältig darauf, sich mit der Kirche und den Bischöfen gutzustellen. All das ändert sich unter seinen Nachfahren. Zu Gregors Lebzeiten herrschen die Enkel des großen Frankenkönigs über das Reich. Sie haben es unter sich aufgeteilt, doch immer wieder brechen Streitereien und Kriege aus. Die Könige seiner eigenen Zeit sind ihrem großen Vorfahren in keiner Weise ebenbürtig, scheut sich Gregor nicht zu beschreiben. Es grämt mich, die verschiedenen Bürgerkriege zu schildern, unter denen das Frankenreich und seine Herrscher leiden. Jetzt kommt die Zeit heran, vor der unser Herrgott gewarnt hat, in der sich der Vater gegen den Sohn erhebt und der Sohn gegen den Vater, Bruder gegen Bruder und Nachbar gegen Nachbar. Erinnert euch stattdessen an die Siege eures Ahnherrn Chlodwig, der feindliche Könige erschlug, ihre Reiche unterwarf und euch sein Reich in Gänze und in voller Stärke hinterließ. Eben die Söhne und weiteren Nachfahren Chlodwigs hatten alle einzelne Reichsteile geerbt, was zur Konkurrenz zwischen den erbenden Brüdern führte, die sich immer wieder bekriegten. Der Historiker Lennart Gilhaus von der Universität Bonn. Und genau gegen eben diese Situation, in der sich eben alle Könige miteinander bekriegen und auch eben sehr unterschiedliche Verhältnisse deswegen zu ihren Bischöfen haben, aber sich vor allem eben nicht um das Heil eben der christlichen Gesellschaft kümmern. Diese Situation wollte eben Gregor bekämpfen und liefert eigentlich mit seinen 10 Büchern Geschichte deswegen auch ein politisches Statement ab, wie seines Erachtens das Frankenreich zu funktionieren hat, nämlich in enger Zusammenarbeit zwischen den Königen und eben den Bischöfen. Das Wort eines Bischofs hat im Frankenreich nicht nur moralisches Gewicht. Religion und Politik liegen eng beieinander. Richtig trennen kann man sie nicht. Die Kirche ist reich. Ihr gehören bedeutende Ländereien. Die braucht sie auch, denn nach dem Rückzug der römischen Verwaltung hat die Geistlichkeit viele Aufgaben übernommen, die zuvor in der Hand der weltlichen Autoritäten lagen. Der große materielle Reichtum der Kirchen verleiht ihnen Einfluss. Kirchen besitzen auch geistige Schätze, die sie nicht minder einflussreich machen. Reliquien, wundermächtige Überreste der Heiligen. Man denkt sich in dieser Zeit die Heiligen direkt anwesend. Wie Gott können sie ins Geschehen eingreifen, und das tun sie oft. Das Strafgericht der Heiligen kann sich als Krankheit manifestieren, als plötzlicher Tod, als Unwetter oder Ähnliches. Man braucht ihre Unterstützung, wenn man etwas erreichen will. Gregor berichtet von einem Feldzug König Chlodwigs. Da aber ein Teil seines Heeres das Gebiet von Tours durchzog, befahl Chlodwig aus Ehrfurcht vor dem heiligen Martin, dass niemand aus der Region etwas mitnehmen solle außer Gras und Wasser für die Tiere. Einer aus dem Heer aber fand Heu, das einem armen Mann gehörte, und sprach: »Der König hat gesagt, dass wir nichts außer Gras nehmen sollen. Aber das ist doch Gras, also verstoßen wir nicht gegen seinen Befehl, wenn wir es mitnehmen.« Er nahm dem Armen mit Gewalt das Heu weg. Als dem König davon Bericht erstattet wurde, nahm er sein Schwert und erschlug den Krieger auf der Stelle, indem er sprach: »Wie sollen wir einen Sieg erhoffen, wenn wir den heiligen Martin erzürnen?« Die Ländereien des Bistums von Tours sind sozusagen das persönliche Eigentum des Heiligen. Darüber, so ist man sicher, wacht er genauso eifrig, wie die Lebenden ihre Schätze hüten. Und er wird genauso wütend reagieren wie ein lebendiger Magnat, wenn man ihm etwas wegnimmt. Martin war im 4. Jahrhundert als Missionar in Gallien unterwegs und später Bischof von Tours, wo er auch begraben liegt. An seinem Grab ereignen sich immer wieder Wunderheilungen. Er ist der bedeutendste Heilige der Franken. Tours ist daher das geistliche Zentrum des Reichs und der Bischof von Tours als Amtsnachfolger des Heiligen ist der einflussreichste Metropolit. Gregor verkehrt mit Königen gewissermaßen auf Augenhöhe. Er hat ohnehin keine andere Wahl, weil er in ihre Konflikte immer wieder hineingezogen wird, wie Lennart Gilhaus berichtet. Zu Gregors Lebzeiten ist seine Bischofsstadt heiß umkämpft. Sie wird mehrmals von verschiedenen der streitenden Parteien erobert. In der Zeit, als Gregor Bischof ist, gehört Tur zu vier verschiedenen Königen. Das muss man auch berücksichtigen. Und eben aufgrund der besonderen Bedeutung von Tur in dieser Zeit ist es gar nicht verwunderlich, dass eben auch Gregor als Bischof deswegen in den Konflikt mit Königen tritt und insbesondere mit Chilperich, der auch anstrebte, die Macht der Bischöfe zu begrenzen. Chilperich ist es deswegen auch, der ganz besonders schlecht wegkommt in den Historien. König Chilperich hat ein begehrliches Auge auf den großen Reichtum der Kirchen geworfen, wie Gregor missbilligend erzählt. Nichts hasste er mehr als die Kirchen. Und er pflegte oft zu sagen, siehe, wie leer unser Staatsschatz stets ist, und siehe, wie all unsere Schätze in die Hände der Kirchen gelangt sind. Die Bischöfe sind die einzigen, die noch Macht haben. Unsere Herrschaft ist dahin. Nur die Bischöfe herrschen jetzt. Immerhin hat Gregor das letzte Wort. Er rechnet mit Chilperich in seinem Geschichtswerk ab. Dort nennt er ihn den Nero und Herodes unserer Zeit, der oft ganze Landstriche verbrannt und verwüstet hat. Er liebte niemanden und wurde von niemandem geliebt. Und als er sein Leben aushauchte, war er von allen verlassen. Allerdings, dass ein König solche Worte zu seinen Lebzeiten liest, hat auch der aufrechte Bischof von Tour nicht gewollt. Allzu schnell sind die Frankenkönige mit dem Schwert bei der Hand. Gregors Geschichtswerk wird wohlweislich erst nach dem Tod seines Autors im Jahr 594 veröffentlicht. Es ist sein Vermächtnis an seine Nachfolger auf dem Bischofsstuhl, Gregors kluge Ratschläge für den Umgang mit den Großen und Mächtigen des Frankenreiches. Für uns entsteht aus seinen erbaulichen, erschreckenden, informativen und detailreichen Geschichten ein buntes Bild des Frankenreichs im Frühmittelalter. Eine Welt, in der Glaube und Gewalt, Kirche und Königshof sehr nah beieinander liegen. Diese Bücher haben wir im 21. Jahr nach unserer Ordination zum Bischof beendet. Hier endet in Christus das 10. Buch unserer Geschichten. Amen. Gregor von Tour, Imogen Ria Herath, hat erzählt, was der Bischof und Historiker im frühen Mittelalter seinen Zeitgenossen auf den Weg mitgeben wollte. Es sprachen Hemmer Michel, Ariane Payer und Alexander Duda. Technik Andreas Lucke, Regie Axel Vostri, Redaktion Thomas Morawitz. Eine Sendung von Radio Wissen.